Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Ein bisschen verspätet, wir bitten das zu entschuldigen. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute ist die Janine. Und die Janine ist 43 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo. Ja, ich höre mich nicht an wie 43, ist aber echt wahr. In der Tat, ich würde dich jetzt viel, viel jünger schätzen. Ja, das kenne ich schon. Sei froh, freu dich. Ja, optisch hoffe ich es auch so. Ich sag jetzt, mein Herz schlägt ganz, ganz schlimm schnell und du sagst jetzt, es geht gleich weg, stimmt's? Es geht total schnell weg. Okay. Das ist wie weggeblasen gleich. Ach, ich freue mich, kenne ich ja schon so lange. Janine, um was geht's? Es geht darum, dass ich ein Spenderkind bin. Ein Spenderkind? Was ist das? Das ist, wenn die Mama sich künstlich hat befruchten lassen, weil der Papa zeugungsunfähig war. Und du weißt nicht, wer dein Vater ist? Genau, und weil ich ja schon so alt bin, habe ich auch keine Chance mehr. Ich weiß das, seit ich 15 bin, aber ich habe keine Chance mehr, das rauszufinden. Heutzutage, die Spenderkinder, seit einigen Jahren haben die Möglichkeit, das rauszufinden. Mhm. Die haben halt das Recht, dass sie mit 18 das einmal, soweit ich es weiß, dass sie das einmal erfahren. Auch so Recht haben, glaube ich, ihn einmal kennenzulernen. Mhm. Aber bei mir ist das überhaupt nicht so. Wie geht es dir damit, dass du das nie erfahren wirst? Ja, schlecht. Irgendwie schlecht, weil man kann so die eine Hälfte seiner Vita nicht kann man nicht wissen, wo kommt das her, dass ich bei meiner Mutter, die ist verstorben 1999, da weiß ich aber noch ganz genau, wie sie aussah, sie sieht mir total ähnlich, die Hände, das Gesicht, alles gleich. Und die andere Seite fehlt einfach, da fehlt mir irgendwas. Jetzt habe ich natürlich auch das Problem, ich wollte dich schon seit 13 Jahren deswegen anrufen ungefähr. Aber mein rechtlicher Vater, den ich total lieb habe, der lebt halt noch. Ja, wie war denn das damals für dich, als du das mit 15 Jahren gesagt bekommen hast? Ja, das ist jetzt so, dann ist wieder diese persönliche Geschichte, ist eine Scheißgeschichte. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 10 Jahre alt war. Mhm. Und dann war so Rosenkrieg und da fing sie an mit dein rechtlicher Vater und so. Ach so, und da wurdest du hellhörig, wie mein rechtlicher Vater. Und ich war schon immer nicht doof und habe schon gedacht, da stimmt was nicht, hast du gedacht? Ja, und dann hat sie so gesagt, ich habe dich in der Klinik bekommen. Mhm. Ja, da wusste ich schon, irgendwas stimmt nicht und ich war echt nicht doof. Da habe ich irgendwas über, damals gab es noch kein Internet. Dann habe ich mir trotzdem sowas zusammengerechnet mit Retortenbabys oder so, aber die kamen erst 2 Jahre später. Aber irgendwann hat sie dir das so klar gesagt? Ja, so 3 Jahre hat sie immer so rumgeschwabbelt. Was willst du mit dem? Ne? Und wollte mich immer aufhetzen und so. Und dann habe ich aber auch, bin auch nie zu meinem rechtlichen Vater, wir wurden ja getrennt. Er hatte 3 neue Kinder adoptiert, mehr oder weniger. Und dann habe ich mich auch nie getraut, zu ihm zu sagen, sag mal, was redet die da? Hast du dich nicht getraut? Nein, das habe ich mich nicht getraut als kleines Kind oder so. Und irgendwann hatten die wohl Lunte gerochen, dass meine Mutter dann wohl doch was sagt. Mhm. Und dann gab es dann dieses Gespräch, ja, setz dich mal hin und so. Gespräch zwischen wem? Meine jetzige Stiefmutter und mein Vater. Okay. Also mein rechtlicher Vater. Ich verstehe, ja, dann, natürlich. Dann saßen wir da auf der Couch und ich wusste schon genau, was Ach so, diese endgültige Wahrheit hat dir dann nicht deine Mutter gesagt, trotz der Ankündigungen? Nee, die hat immer nur so rumge... Und letztendlich hat es dein Vater dir gesagt. Genau, der wusste schon, die wird es jetzt eh erfahren, die wird das eh rausplaudern, wie seine Ex-Frau. Mhm. Und dann haben die mir gesagt, ja, so und so war es. Ne? Mhm. Das ist nicht der Papa. Mhm. Ich wusste es schon. Ne? Du hattest aber zu deinem Vater immer ein gutes Verhältnis. Ja, ein gutes Verhältnis und immer Besuchsrecht alle 2 Wochen. Ja. Aber der hat eine Frau mit 3 Kindern geheiratet, da war es auch immer ein bisschen krubbelig. Mhm. Hat sich dein Verhältnis, dein Empfinden zu deinem Vater, ich sag's nochmal, deinem rechtlichen Vater, hat sich das dadurch verändert, nachdem du wusstest, dass es nicht dein leiblicher Vater ist? Es ist noch inniger geworden. Noch inniger? Ja. Und zu der Mutter, wie hat sich das entwickelt bis zu ihrem Tod? abgebrochen, mehr oder weniger. Ach so. Sie war eine sehr ehrgeizige, sehr, ja, sehr ich-bezogene Person. Eher nicht. So, jetzt bist du 43 Jahre alt. Ja, hört man nicht, ist so. Bedauerst das sehr, dass du dann nichts weißt, wirklich von deinem leiblichen Vater. Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt Schicksal, das du akzeptieren musst. Absolut. Ne? Das kann ich verstehen. Ich an der Stelle würde auch gerne noch forschen, wer war dieser Mensch und was hat er für einen Charakter und so weiter. Aber das geht nicht. Geht nicht. Und da darf man sich dann auch nicht dran zerbrechen lassen oder traurig werden. Es ist halt so, wie es ist. Genau. Ja. Ja, so sehe ich das auch. Ja, Janine. Warum ich anrufe, ist einfach, es gibt jetzt diese Kinderwunschkliniken und was immer im Fernsehen ist und so. Warum ich anrufe, ist eigentlich, dass die Menschen, die sich das überlegen, zweimal überlegen oder dreimal bitte. Weil? Ja, ich meine, ich finde das auch toll zu adoptieren oder irgendwas, ne? Aber sie sollen einfach drei oder viermal drüber nachdenken, ob sie einen künstlichen Spender nehmen und das Kind weiß ich dann nicht. Ja gut, aber du hast ja gerade gesagt, dass ich heute... Heute etwas besser geworden ist. Aber wie gut das besser geworden ist, kann ich auch nicht beurteilen. Es gibt auch dieses... darf ich dich unterbrechen? Bitte, ja, es gibt auch dieses spenderkinder.de, ja, wo ich aktives Mitglied bin. Ich möchte auch die Chefin Christina herzlich grüßen. Ich kümmere mich aber nicht doll drum. Also wenn... Aber mich wundert das, wenn du die Sache eigentlich akzeptiert hast, ja, warum bist du noch engagiert dann in dem Thema? Ja, weil es auch super wichtig, dass die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, ne, die jetzt sich verbessert haben. Achso, du möchtest weiter informieren und anderen Leuten helfen, die in ähnlicher Lage sind, verstehe. Genau. Natürlich, und die so alt sind, ich bin eins der ersten Spenderkinder. Absolut eins der ersten. Und es gibt vielleicht ganz bestimmt viele, die jetzt auch zuhören, dem will ich einfach nur sagen, ja, ihr seid nicht alleine und ist tatsächlich so und wir können jetzt nichts mehr machen, aber uns gibt's halt. Und wir sind glücklich, dass es euch gibt und dass es dich gibt. Ja, schon eigentlich. Liebe Janine, ich habe mich gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Ja, das wollte ich mal sagen. Und Grüße an alle Spenderkinder. Ja. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ganz viele zuhören. Ja. Ich schließe mich sehr gerne an und wünsche allen Spenderkinder alles Gute von Herzen. Und dir sage ich das, was alle die letzten Tage sagen. Ich habe dich total lieb. Ach, wie nett, wie nett. Tschüss. Liebe Janine, vielen, vielen Dank. Tschüss. Und dir alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Josua ist hier. Josua ist 47. Guten Morgen. Ja, wunderschönen guten Morgen, Domian. Grüße dich. Um was geht's denn bei dir? Um was geht's bei dir? Eigentlich wollte ich dich anrufen zu der Entscheidung meines Lebens. Ja. Mach mal das für heute im freien Thema. Gerne. Ja, natürlich. Also, ich habe mich vor einigen Jahren entschieden, nicht mehr als Frau, sondern als Mann zu leben. Ah, das ist natürlich eine gravierende Entscheidung. Jo. Ungeheure Entscheidung. Jo. Darf ich fragen, welchen Namen du früher hattest? Hätte ich jetzt nicht so gerne. Das ist wirklich interessant, dass ganz viele Menschen, die so einen Weg gehen, gar nicht mehr gerne ihren alten Namen sagen. Das habe ich hier schon oft gehört und akzeptiere das natürlich auch voll und ganz. Vor einigen Jahren hast du diesen Schritt getan. Genau wie lange ist es her? Ich bin noch auf dem Weg. Der Entschluss, der kam so um die 2014, 2013. Achso, das ist dann noch relativ früh. Zu machen. Ja. Der Wunsch, der ist schon immer da gewesen. Du warst die Gelegenheit, das Thema war noch nicht so. Ja, du warst ein Mensch in einem weiblichen Körper, ein Mann in einem weiblichen Körper. Genau. Und jetzt möchtest du endlich auch als Mann leben und strebst du auch eine körperliche Veränderung an, also eine Operation? Auf jeden Fall, ja. Wie weit bist du jetzt schon in der Verwandlung? Ich nenne es mal Verwandlung. Ich bekomme seit März letzten Jahres Testosteron. Und alles andere ist noch im Werden, weil da noch Krankenkassen, MDK und sonstige Sachen mitspielen, die das immer alles genehmigen müssen und prüfen müssen, ob das alles so richtig ist oder ob man noch andere Krankheiten hat, die vielleicht dazu führen, dass man sich so fühlt, wie man sich fühlt. Und da wollen die natürlich auf Nummer sicher gehen. Mhm. Das ist mir persönlich ein bisschen suspekt, weil die Gespräche auch dahin gehen, ja, wie hast du dich denn oder wie fühlt man sich denn so? Und das ist natürlich schwierig zu sagen. Ne? Mhm. Gut, und die müssen ja irgendwelche Kriterien entwickeln. Genau. Gott sei Dank ist man heute schon sehr, sehr, sehr weit gegenüber vor 20, 30, 40 Jahren. Das ist der Grund, warum ich das auch jetzt erst in den letzten Jahren angegangen bin. Wie kommt, was genau steckt dahinter? Dass ich das einfach nicht mehr aushalte. Mhm. Also das Gefühl, ich möchte einfach gerne frei sein. Wie hast du denn gelebt bis vor ein paar Jahren als Frau? Ziemlich neutral. Du hattest keine Familie? Ich habe eine Familie, aber nur eine Herkunftsfamilie. Hatte Partnerschaften, allerdings mit Männern, was jetzt nicht so prickelnd war, wobei die Männer da nicht unbedingt was für konnten. Ja. Und du hast keine Kinder? Ich habe keine Kinder. Ja. Und bist im Moment auch solo? Ich bin im Moment auch solo. Und wenn du dann irgendwann auch äußerlich ganz und gar ein Mann geworden bist, wirst du dann auf Männer stehen oder auf Frauen? Ich lasse mich mal überraschen, aber im Prinzip eigentlich eher auf Frauen. Ah, dann wirst du ein heterosexueller Mann. So kann man es nennen. So kann man sagen, ja. Ja, wenn man meine Vorgeschichte dann nicht kennt. Wenn man die Vorgeschichte nicht kennt, genau. Nun war es ja, ich sag mal, ich blätter mal so 10 Jahre zurück, da war das Thema ja auch schon relativ in der Öffentlichkeit. Und ja. Die Lage hatte sich schon recht liberalisiert. Warum hast du da noch nicht diesen großen Schritt gewagt? Ich hatte Angst. Vor was? Ich hatte Angst vor diesem Schritt, vor dem Outing, vor meiner Familie, also meiner Herkunftsfamilie. Du sagst das immer so komisch mit der Herkunftsfamilie. Ja, weil Herkunftsfamilie ist einfach Eltern, Geschwister, nee, habe ich nicht, aber so. Und Familie ist für mich einfach jetzt aktuell eher dann mit Frau und mit Kind oder so. Aber du hast einen leiblichen Vater, eine leibliche Mutter, mit denen du auch alles in Kontakt bist? Teilweise, jedenfalls nicht so wie jetzt meine Vorrednerin. Okay. Mhm. Also ganz normal, eigentlich nur halt unehelich geboren. Ja. Und es war 69, 70 rum noch schwierig. Mhm. Und von daher hatte ich sowieso Probleme innerhalb meiner Familie, mit mir selbst klarzukommen, gewollt zu sein. Und dann auch noch so gewollt zu sein. Und insofern hatte ich an mehreren Fronten zu kämpfen. Und da war einfach dieses Thema gar nicht aktuell. Wie fühlst du dich? Ne? Wie alt warst du, Joshua, als du gemerkt hast, irgendwas stimmt mit mir nicht? Ich bin keine normale Frau. Das habe ich sehr früh eigentlich gemerkt. Also als Kind schon. Als Kind, vor der Pubertät schon? Ja. Hab aber einfach nur als Kind weitergelebt. Da war das nicht ganz so wichtig, ob man jetzt nur Mädchen oder Jungen ist, wenn man draußen im Dreck spielt. Okay. Aber später schon. Dann während der Pubertät, nach der Pubertät. Also die Pubertät selber war für mich schlimm. Zumindest wie ich dann richtig reinkam, so mit allem drum und dran, Periode und Brustwachstum und sowas. Mhm. Und zu gleicher Zeit war ich dann auch noch sehr religiös und hatte dann da auch das Problem noch, da mit Gott klarzukommen. Ach so. Und da musste ich einige Kämpfe so durchfechten mit mir, mit Gott, mit Kirche, Gemeinde, mit allem drum und dran. Und, also die, ich überlege gerade, die Position zum Beispiel der katholischen Kirche, teilweise der evangelischen Kirche, ist ja klar oder war klar in Sachen Homosexualität. Was genau sagt, warst du, bist du katholisch oder evangelisch? Ich war damals evangelisch, bin heute wieder evangelisch und war zwischendurch in Freikirchen, die da nochmal ein anderes Verständnis von haben. Okay. Mir ist nicht klar, was die Kirchen eigentlich zu Transsexualität sagen. Ist mir auch nicht klar, aber ich habe einen ehemaligen Freund, beziehungsweise jetzt eine Freundin, die genau diesen Weg auch gegangen ist, nur andersrum. Mhm. Die setzt sich sehr stark in ihrem Pfarrbezirk dafür ein, dass Transsexualität auch in den Kirchen ankommt und wie mit diesen Menschen dann umgegangen werden kann. Ja, ich glaube, mittlerweile ist das ja schon, vor allen Dingen, soweit ich das einschätzen kann, in der evangelischen Kirche gar kein so großes Problem mehr. Aber ich weiß das nicht genau. In der katholischen Kirche weiß ich es wirklich nicht, wie da die Lehrmeinungen sind, die Positionen sind. Auf jeden Fall, du bist wieder in der Kirche aktiv und bist auch eine gläubige Frau. Genau, jetzt gläubiger Mann. Ein gläubiger Mann, entschuldige bitte, ja, ein gläubiger Mann. Und kriegst das auch mit deinem Glauben vereinbar, was dein persönliches Schicksal ist? Inzwischen ja. Wie lange hat das gedauert? Wie alt warst du, musstest du werden, bis du da deinen Frieden mitgeschlossen hast? Ja, schon so 44, 45. Das ist eine lange Zeit. Du bist gerade mal erst 47. Dann hast, hast du gekämpft bis dahin, innerlich. Ja, ja. Mhm. Wie sieht das aus? Was machst du beruflich? Ich bin zurzeit auf Arbeitssuche, mache aber nebenbei Schulbegleitung und Alphabetisierung in dem Bereich Erwachsenenbildung. Also, und willst dann irgendwann dann auch da tätig sein? Natürlich. Habe ich gelernt, möchte ich machen. Wenn ich dich jetzt anschauen könnte, was ich sehr gerne täte, wie würde ich dich sehen? Siehst du schon sehr männlich aus oder würde ich denken, naja, da sind schon auch noch Züge einer Frau zu sehen? Ja, ich sag mal, da ich die OPs noch vor mir habe, siehst du untenrum eine Frau. Naja, okay, wenn du nackt wärst, dann ist es klar, ja. Ansonsten doch eher männlich. Die meisten nehmen mich männlich wahr und sprechen mich dann auch entsprechend an. Wenn man als Mensch, der in einem Frauenkörper wohnt, sage ich mal so, Testosteron nimmt und dann verändert sich der Körper. Man kriegt Bartwuchs und so Sachen. Ja. Wie hast du das empfunden? Genial. Genial. Genial. Ah, ja. Ja, doch. Also ich bin jetzt inzwischen ja auch im Stimmbruch und ja, der Bart wächst, Brusthaare wachsen. Was verändert sich am Körper durch die Einnahme von Testosteron oder Vergabe von Testosteron noch? Behaupte, dass ich ein bisschen mehr Kraft kriege. Mhm. Man sagt auch, okay, Fettverteilung, da warte ich noch drauf. Ehrlich. Ja, also vielleicht ein bisschen markanter im Gesicht. Ja. Und der Bart sprießt wirklich, Brusthaare gibt's auch schon. Ja, ja. Ja. Und Beinhaare auch, Beinhaare. Andere Leute sich so wegrasieren möchten. Und ja. Und du sagst gerade, ich bin im Stimmbruch. Ich meine, mir hätte mal ein transsexueller, transidentischer Mensch gesagt, dass man an der Stimme gar nicht viel verändern kann. Nein. Also ich habe eh schon eine tiefe Stimme gehabt vorher, merk aber jetzt trotzdem dieses Umschlagen der Stimme, diesen Bruch halt. Ja. Wenn ich lauter werde, so jetzt nicht unbedingt. Ja schon, du hast schon eher eine männliche Stimme, das würde ich schon sagen. Also wenn ich das jetzt nicht wüsste, gingst du bei mir voll als Mann durch. Ja, am Telefon. Geht mir am Telefon immer so. Ja. Und bei Männern, die zur Frau werden, ist es schwieriger. Mhm. Die haben dann die Möglichkeit, eine Logopädie, ihre Stimme hoch zu trainieren. Ja, genau. Das kann man machen. Genau. Wer oder wie viele Leute in deinem Umfeld sagen mittlerweile schon Joshua zu dir? Relativ wenige, weil ich das hier relativ normal lebe, also die kennen mich nicht anders. Ich wohne seit 13 Jahren hier in der Ecke. Mhm. Und ob ich nun mal ein bisschen mehr Gesichtsbehaarung habe oder nicht, das fällt dann in dem Moment so nicht auf. Ach so, und die sehen dich immer noch als Mädel. Ja. Und sagen das auch zu dir. Ja, weil ich relativ halt neutral rumrenne. Das war immer so mein Anker. Ah, ja. Nicht weiblich rumzurennen, sondern wirklich so neutrale Klamotten, die es ja Gott sei Dank gibt. Ne? Und jo, außerhalb sind es dann schon mehrere. Mhm. Joshua, eine große Entscheidung deines Lebens, eine richtige Entscheidung, finde ich. Ja, finde ich auch. Ganz großartig. Ich habe immer großen Respekt für euch, die ihr das macht, weil ich ahne, was da für Dramen und für Metamorphosen auch in einem Menschen vorgehen, bis man das dann schafft. Also Respekt. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, dass das alles so weiterläuft und du irgendwann so ein Kerl bist, wie du es dir wünschst. Das danke ich dir. Und dann irgendwann auch eine gute Beziehung führen kannst und eine Liebe findest. Ja, danke. Leider kann ich dir ja nicht mehr rückmelden, weil du ja dann nicht mehr da bist. Leider, ja, ganz genau. Aber auf jeden Fall, alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch, Domian. Dankeschön, Joshua. Ciao. Jo, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch gerne unsere Abstimmung verkünden. Und zwar, wir haben jetzt noch 3 Wochen Domian vor uns. Das ist Wahnsinn. Die Zeit rast dahin. Ich kann mich noch erinnern, mir erscheint das gar nicht so lange, dass ich gesagt habe, dass ich aufhören will. das sind fast oder knapp 2 Jahre her. Und damals habe ich gedacht, boah, das ist noch so lange. Und jetzt sind es knapp nur noch, oder gut, nur noch 3 Wochen. Und wir haben für die letzten 3 Wochen ja die Themen zur Abstimmung gestellt. Ihr konntet von 10 Themen auswählen, welche Themen ihr gerne in den nächsten 3 Wochen an den Mittwochen hier hören wollt und ja, vielleicht auch erzählen wollt zu diesen Themen. Also, Platz 3. Platz 3 ist Zwänge und Rituale mit 13,1%. Platz 2 ist extreme Neigungen mit 16%. Und Platz 1 ist übersinnliche Phänomene mit 17%. So, und euer Wunsch ist uns Befehl. Das heißt, nächste Woche gibt es das Thema übersinnliche Phänomene in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und ich möchte gerne mit Leuten nächste Woche Mittwoch sprechen, die Erfahrungen haben oder Erfahrungen gemacht haben mit Geistern, mit Engeln, mit Toten, die schon mal ein Wunder erlebt haben, die hellseherische Fähigkeiten oder telepathische Fähigkeiten haben. Und natürlich auch, das gehört ja zu dem Thema dazu, gerne mit Leuten, die sagen, alles Quatsch, alles Humbug, es gibt diese ganze Welt, diese Sphärenwelt gibt es überhaupt gar nicht. Ich glaube nur das, was ich sehe, was ich höre, was ich fühle, was ich schmecke. Also übersinnliche Phänomene, unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich bin wieder sehr gespannt. Ich mag ja gerne mit euch über dieses Thema sprechen. Ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de oder nächste Woche Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung anrufen. Übersinnliche Phänomene, nächste Woche, unser Thema. Danach dann extreme Neigungen und in der letzten Woche das Thema Zwänge und Rituale. So, jetzt geht's weiter mit Doris. Doris ist 59. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Liebe Doris, guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, also vom 23. Oktober bis 22. November ist mein Leben eigentlich komplett aus den Angeln gehoben worden. In diesem Jahr? Ja. Was ist da passiert? Am 23. Oktober hat sich meine Tochter das Leben genommen. Wie alt ist deine Tochter geworden? 34. Die war in psychiatrischer Obhut und hat das 4 Wochen vorher schon mal probiert. Und insgesamt war das dann das 5. Mal. Die ist schon seit 12 Jahren nach einem traumatischen Erlebnis immer wieder depressiv und hatte auch Angst und Zwangsstörung. Was für ein traumatisches Erlebnis war das? Die war mit einem Mann verheiratet, der kriminell geworden ist und unter anderem auch Waffen zu Hause abgeliefert hat. Und er wurde dann festgenommen, was sie nie wusste. Und es klingelte dann nachts bei ihr an der Tür und sie hat gedacht, er hat den Schlüssel verloren und macht die Tür auf und da stand das SEK vor der Tür. Und ja, haben dann die ganze Wohnung zerlegt. Und was ist aus dem Mann geworden? Der war aus Albanien, der kam also erstmal ins Gefängnis. Und nachdem sie sich dann nach 3 Jahren endlich entschlossen hat, sich scheiden zu lassen, wurde er auch dorthin wieder verbracht. Nach Albanien? Genau, genau. Und aber meine Tochter war danach, hat sie sich schon mal versucht, das Leben zu nehmen. Hatte sie mit diesem Mann Kinder? Nein. Nein. Und war dann praktisch 2 Jahre in massiver psychiatrischer Behandlung, also überwiegend in Kliniken. Und also das war schon ganz dramatisch. Das heißt, sie war so tiefgreifend verletzt durch diese Zeit, dass sie keinen Halt mehr gefunden hat, trotz intensiver psychiatrischer Behandlung. Nee, hat sie irgendwie nie. Und war dann auch immer über die Jahre ab und an mal in der Klinik. Und jetzt es ging dann aber immer wieder halbwegs. Und jetzt war sie seit 12. Mai in der Klinik und ja, sie hat auch gesagt, sie hat die Gefühle von vor 12 Jahren und da war ich schon alarmiert. Mhm. Wie hat sie sich denn jetzt das Leben genommen? Sie hatte Ausgang und ist zwar ins Klinikgelände zurückgekommen, aber ist im Verwaltungsgebäude auf die Toilette gegangen und hat sich eine Tüte über den Kopf gezogen. Und dort wurde sie von einem Wachmann gefunden und da hat man noch versucht, sie zu reanimieren, was dann aber nicht mehr war. Sie hat sich eine Tüte über den Kopf gezogen und ist dann erstickt. Ja. Und selbst in der Todesangst und Panik hat sie die Tüte nicht vom Kopf gerissen. Nee, also mir wurde es so erklärt, dass der Sauerstoff erst aus dem Blut rausgeht und man einschläft. Also man merkt das nie, dass man erstickt. Mhm. Als jemand, der sich da nicht mit auskennt, würde ich im ersten Moment denken, das ist ein sehr qualvoller Tod, aber du beschreibst das ja jetzt anders. Also hat mir ein Arzt gesagt, also der behandelnde Oberarzt. Mhm. Das ist ja ein ungeheurer Einschnitt in dein Leben jetzt, was geschehen ist, die Tochter zu verlieren. Ja, und wir haben sie beerdigt am 18. November. Mhm. Und mit diesem Datum habe ich noch meine Kündigung bekommen, aus einer Festanstellung raus, völlig unerwartet. In welchem Bereich hast du gearbeitet? Sekretariat. Mhm, ja, okay. Mhm. Und einen Tag später habe ich erfahren, dass mein Vati Metastasen im Gehirn hat. Das ist ja ungeheuerlich. Das heißt, das sind Wochen voller Unglück und Leid, die hinter dir liegen. Und dann bist du jetzt auch noch mit 59 arbeitslos und da kriegt man natürlich keinen neuen Job mehr. Und der Vater ist schwer krank. Ja. Lebst du in einer Partnerschaft? Nein. Lebt die Mutter noch? Nein, die ist 2013 gestorben. Das war auch was meine Tochter überhaupt nie verkraftet hat. Mhm. Aber ich habe noch eine Tochter, die wohnt allerdings 500 Kilometer weiter weg. Das heißt, die kann dir gar nicht so zur Seite stehen, selbst wenn sie es würde wollen. Also die sind nach der Nachricht 2 Tage später hier gewesen mit Mann und Kind. Mhm. Und mein Vater war auch gleich da und hatte mir geholfen, weil ich ja hier völlig hilflos war. Ja, und nun ist er auch krank. Nun ist er auch krank. Ja. Wie dramatisch ist das schon entwickelt bei deinem Vater? Tja, die haben den Herd noch nie gefunden, ja. Also es sind Metastasen im Gehirn und der Herd ist irgendwo anders. Da werden jetzt noch verschiedene Untersuchungen gemacht und es wird jetzt erstmal angefangen mit der Bestrahlung. Wie alt ist dein Vater? 80. 80, das heißt... Aber immer fit und viel jünger aussehend, also... Ja, man vergisst das dann, dass er schon 80 ist. Dennoch ist das natürlich für einen 80-jährigen Mann eine schwere Belastung, jetzt diese Behandlungen auch durchzustehen und zu verkraften. Und er hat zum Glück eine Frau noch mal kennengelernt und die kümmert sich darum. Und meine Brüder wohnen auch noch dort, weil der wohnt jetzt auch nie in Dresden, also hier, 100 Kilometer weiter. Jetzt hat das Schicksal in dein Leben heftig reingeschlagen, Doris, in den letzten Wochen. Ja. Wie gehst du damit um und wie fühlst du dich jetzt im Moment? Also im Moment geht's. Morgens ist es ganz schlimm. Mhm. Und also wenn ich mit Leuten zusammen bin, ich habe Freunde und Bekannte und auch eine große Familie, die aber jetzt nie unbedingt alle immer hier sind. Mhm. Das ist in Ordnung. Also mit denen kann ich mich auch gut unterhalten. Mhm. Aber wenn ich alleine bin, das ist schwierig. Vor allen Dingen, also ich merke, ich entwickle irgendwelche Panikattacken. Mhm. Also, weil ich muss mich ja auch nach wie vor um vieles kümmern. Mhm. Jetzt. Ja, vor allen Dingen, du musst dich um deinen Vater kümmern und ihm beistehen. Du musst dich um deine berufliche, das muss alles organisiert werden, was ja. Wie es jetzt weitergeht. Genau, genau. Und das merke ich halt, das ist ein bisschen viel. Mhm. Also, ja. Das glaube ich. Das glaube ich auch, dass da mal ab und zu das Gefühl kommt, ich kann nicht mehr. Mhm. Nee, ich merke es auch körperlich, dann lege ich mich hin und dann, wenn es geht, ne? Mhm. Ja, wie? Also ich kriege auch manchmal schlecht Luft, komischerweise. Mhm. Ich esse wenig. Ich glaube ja, Doris, gerade in so einer heftigen Phase, in der du gerade steckst, da wäre es sehr, sehr ratsam, wenn du dir eine Unterstützung, eine Hilfe suchen würdest von außerhalb, in Form einer Therapie, eines guten Psychiaters. Hast du Kontakte dieser Art? Nee, habe ich nie. Und ehrlich gesagt, ich habe da auch meine Vorbehalte. Mhm. Also das hängt halt auch mit der Geschichte mit meiner Tochter zusammen. Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Aber irgendwann musst du auch, wenn du fühlst, dass du wirklich nicht mehr kannst, bevor du auch noch krank wirst und gänzlich zusammenbrichst, ist das schon sehr gut, wenn man sich eine Hilfe holt. Vielleicht für eine gewisse Zeit nur, eine Unterstützung. Wie ist dein Verhältnis zu deinem Vater? Sehr gut. Sehr gut. Das heißt, deine Hauptlebensaufgabe ist jetzt im Moment, sich um den Papa zu kümmern. Auch, ja. Was noch? Naja, ich muss mich ja vor allen Dingen auch um Arbeit kümmern. Okay, und das war klar. Ich meinte jetzt so, was Menschen anbelangt. Da ist jetzt der Vater die wichtigste Person. Ja, natürlich. Um die du dich kümmern musst. Ja, das andere war ja klar, hatten wir ja auch schon gesagt. Doris, das tut mir sehr leid, was du mir gerade erzählt hast. Und dann fragt man sich manchmal, warum schlägt es bei manchen Menschen so heftig ein? Und ja, das stimmt. Manche Menschen haben, es sei ihnen gegönnt, über Jahrzehnte gar nichts und nur Glück und alles funktioniert. Glaubst du, dass deine Tochter, wenn sie anders behandelt worden wäre, vielleicht eine Chance gehabt hätte? Das Problem war, dass sie diese Krankheit nicht anerkannt hat. Mhm. Also sie wollte sie nicht haben. Mhm. Ja, sie wollte immer, und deshalb, das war auch so ein Schock für viele andere, auch Freunde, die wussten das überhaupt nicht. Also sie hat das immer so runtergespielt und sich verstellt. Und wie ist die Krankheit diagnostiziert worden, mit welcher Bezeichnung? Eine Psychose, oder? Nee, anfangs war es posttraumatische Belastungsstörung, Zwangsstörung, Angststörung und erlernte Hilflosigkeit, eine Entwicklungsstörung. Und sie hat das alles nicht akzeptiert und hat über alles gesagt, ich habe das nicht. Das ist natürlich fatal. Ich will das nicht, ich habe das nicht. Mhm. Deshalb hat sie ihre Therapien eigentlich immer sehr halbherzig durchgezogen und ist auch an schlechte Therapeuten gekommen. Das hat sie dann abgebrochen und es hat alles immer lange gedauert, bis sie sich mal wieder zu irgendwas aufgerafft hatte. Doris, dennoch, auch wenn deine Tochter schlechte Erfahrungen gemacht hat, möchte ich sehr gerne, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Das ist ja nur eine Information, die sie dir sagen kann. Ja, na klar. Vielleicht ist das ein oder andere dabei, was für dich hilfreich sein kann, vor allen Dingen jetzt in der schweren Zeit. Ja. Ich wünsche dir von Herzen viel Kraft. Für deinen Papa wünsche ich alles, alles Gute, dass er das übersteht und dass er es schafft, dass er auch die Kraft dazu hat. Vielen Dank. Und du legst bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich zurück. Ja, danke schön. Alles Gute. Für dich auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, jetzt machen wir weiter mit dem Max. Der Max ist 23. Guten Morgen, Max. Guten Morgen, Domian. Hallo, Max. Hi. Um was geht's? Ja, ich wollte mal mit dir über meine Heroinsucht sprechen. Mhm. Da ich ja auch, ich sag mal so, in der Szene, in der Junkie-Szene, sag ich mal, relativ jung noch bin, ne? Mhm. Ja, gut, aber es fängt halt manchmal auch sehr früh an. Ja, das stimmt. Und ja, ich hab halt auch viel Scheiße gebaut in letzter Zeit, um das zu finanzieren. Was denn zum Beispiel? Also, es hat ja angefangen, damals hatte ich noch keinen Heroin genommen und hatte viel Party gemacht, bin auf Techno-Partys gegangen, Goa-Partys gegangen, Open Airs und hab da angefangen, Drogen zu verkaufen, Koks und Speed und Gras und alles, was man halt so braucht auf Party, sag ich mal. Um halt mir selber den Stoff leisten zu können, ne? So. Also den Stoff, den du verkauft hast, oder schon Heroin da? Nee, da war es noch Partydrogen, okay, ne? Okay. Und sowas halt, damit ich umsonst feiern kann, sag ich mal so, ne? Mhm. Da warst du ungefähr wie alt? 14, 15. Okay, ja. Ne? Und das ging auch relativ gut, drei Jahre lang. Und bis meine damalige Freundin quasi aus Schutz vor mir selber, könnte man sagen, mich bei der Polizei angezeigt hat. Wahrscheinlich mit der mit dem Hintergedanken, dass ich dann mal rauskomme. Ja, weil du da schon auch viele Drogen konsumiert hast, diese Partydrogen, ja. Ja. Ja, das ging dann aber allerdings nach hinten los. Also das Gegenteil war der Fall, ich habe mich dann in eine richtige Depression hineingesteigert. Und habe mich dann auch von der Freundin getrennt und ja, hatte dann auch eine Hausdurchsuchung von der Polizei gehabt und... Bist du belangt worden irgendwie? Ja, ich hatte dann die Strafe ging dann auf Bewährung, allerdings mit der Auflage, in der Bewährungszeit eine Therapie anzufangen. Hast du das gemacht? Ja, das hat das Problem war, dass sich das alles hingezogen hat. Ich musste ja zum Arzt, die Bescheinigung da. Das dauert in der Regel halt ziemlich lange alles und ich war nur ein Jahr auf Bewährung. Und bis ich letztendlich in eine Therapie konnte, hat es halt 8 Monate gedauert. War das Jahr fast rum. Genau. Wann hast du denn zum ersten Mal Heroin genommen? Ja, genau. Und in der Zeit dann quasi bis zum Therapieanfang habe ich dann durch halt meine tiefe Depression angefangen, Heroin zu nehmen. Das war so, dass ich bei einem guten Freund von mir war, zu Hause. Und er wusste, mir geht's schlecht. Ich hatte halt auch Selbstmordfantasien gehabt und so eine Sache. Man sah es mir auch an, körperlich, dass es mir schlecht ging. Und dann hat er mir eine Pfeife hingelegt und hat gesagt, hier, rauch mal, das wird dir gut tun. Das war die Verführung. Ja, und dann habe ich gesagt, was ist denn das? Und dann sagte er, das ist Schore. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass Heroin Schore bedeutet. Ach so. Und habe dann natürlich geraucht. Und mir ging es schlagartig besser. Ne? Wärmegefühl, Geborgenheit, keine Depression war weg. Wunderbar. Mir ging es so gut, und somit ich hätte nicht für möglich gehalten. Und somit warst du in die Suchtfalle geraten. Genau. Jetzt machen wir mal einen Schritt nach in die Jetztzeit. Du hast krumme Dinge gedreht, um die Heroinsucht zu finanzieren. Genau. So ähnlich hast du es gerade gesagt. Was hast du gemacht? Ja, ich hatte dann halt die Therapie gemacht, allerdings dann abgebrochen, aber dennoch angefangen gehabt und bin dann, als ich dann wieder zu Hause war, relativ schnell wieder ins alte Muster verfallen, bin zum Bahnhof gefahren. Hab mir wieder Stoff gekauft, hab dann auch angefangen zu spritzen. Was für krumme Sachen hast du gemacht? Ja, und dadurch, dass es natürlich dann immens teuer geworden ist, die Sucht, und ich sonst immer von meinen Eltern Geld gekriegt hatte und vorher halt durch die Drogen verkaufen Geld gekriegt hatte, was ich jetzt aber natürlich nicht mehr machen konnte durch die Vorstrafe, habe ich dann vor 2 Monaten ungefähr eine Tankstelle überfallen. Oha. Bei mir auch, sag ich mal, um die Ecke. Bist du erwischt worden? Ja. Und nun steht ein Prozess bevor, oder was? Ja, ich wurde, also es war so, dass ich bin reingegangen mit einem Küchenmesser auch maskiert gewesen, habe auch relativ schnell das Geld bekommen. Wie bin viel? Raus Wie viel aus Geld? Der Tankstelle. Wie viel Geld? Ich glaube, also ich habe selber, konnte ich nicht zählen, aber ich glaube, in der Ermittlungsakte stand irgendwas mit 850 Euro. Mhm. So, dann du wieder raus und dann? Bin ich raus um die Ecke, hatte schon einen Fluchtplan, alles parat. Bin dann halt um die Ecke und da standen dann 4 bis 5 Jugendliche, die mhm. Hatte ich vorher nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Und die haben mich halt mit der Tüte gesehen, mit dem Messer maskiert, ja, und haben sich mir dann erstmal in den Weg gestellt und angefangen auf mich einzutreten und einzuprügeln. Mhm. Ne, und bis und die haben die und Polizei die haben dich dann gerufen. Ja genau, bis die Polizei dann kam. Vielleicht ja. War es sehr gut, dass es so gekommen ist. Ja, das vielleicht, das ist ich alles auch jetzt, oft gedacht. Ja, das ist so heftig, dass du jetzt wachgerüttelt wirst. Wie viel, damit ich es mir klar mache, wie viel Heroin hast du in den letzten Monaten täglich konsumiert? Also täglich bis zu 5 Gramm. Boah. Ja. Heute auch schon? Heute ein bisschen weniger, aber ja, auch 3 bis 4 Gramm, ja. Ich gehe davon aus, dass du nichts Berufliches machst. Doch. Doch? Schon. Was denn? Ich bin Brandwache in der Werft in Hamburg. Ah. Das ist halt damit, also ich habe den Job auch relativ neu jetzt, seit 1 Monat, 2 Monaten. Da mir mein Anwalt geraten hat, wenn jetzt die Verhandlung kommt zu diesem Raubüberfall, wäre es besser, wenn ich einen Job hätte. Mhm. Wissen deine Arbeitgeber, dass du heroinsüchtig bist? Nein. Nee, nee. Gehst du zur Arbeit mit Heroin? Ja, ich besorge mir dann Methadon auf dem Schwarzmarkt und pfeife mir das dann halt vor der Arbeit rein. Bist du fähig, die Arbeit ordentlich zu machen? Ja, also auf Methadon ja. Mhm. Auf Heroin wäre das eine andere Sache. So. Es ist allerdings auch schon vorgekommen, dass ich dann mir Stoff mitgenommen hatte und dann schnell auf Toilette verschwunden bin, mir einen Knaller gemacht habe, raus und bin dann halt auf der Arbeitsstelle eingeschlafen. Was natürlich, wenn du Brandwache machst, fatal ist, ne? Ja, und da hat es auch in dem Moment sogar angefangen, leicht zu brennen. Ja, das ist nicht lustig. Das war auf jeden Fall richtig scheiße, könnte man sagen, auf gut Deutsch. Und wie finanzierst du das denn, deine Sucht im Moment? Also im Moment gehe ich viel klauen in Supermärkten und so weiter. Obwohl du gerade erwischt worden bist? Ja, es muss ja irgendwie. Weiß dein Anwalt das auch? Nee, der weiß das nicht. Mensch. Also ich gehe viel klauen in Supermärkten, verkaufe das dann durch die Arbeit. Ich habe mir das so eingerichtet, dass ich alle 2 Wochen einen Abschlag kriege und nicht am Anfang des Monats, weil sonst... Mensch, die Zeitspanne zu lang. Das ist gruselig, was du mir da erzählst. Das ist wirklich gruselig. Ja. Du bist ein 23-jähriger junger Kerl. Du machst dir alles kaputt. Du zerstörst dein Leben. Du fliegst sowieso bald da raus, da bin ich auch sicher. Ja, ich bin jetzt auch schon seit 1 Woche nicht mehr hingegangen. Ach. Einfach so, ich weiß auch nicht warum. Du Klaus, du hängst so in der Sucht drin. Weißt du, was du machen musst? Du musst... Wenn das jetzt mit den Strafen juristisch geklärt ist, du musst in eine Klinik. Du musst in eine Suchtklinik. Ja. Sonst hast du einen Schulabschluss? Ja, Hauptschule. Ja, immerhin etwas. Mhm. Sonst gehst du vor die Hunde. Du bist schon ziemlich weit in der Gosse. Ziemlich in der Gosse schon. Ja, vor allen Dingen, das Ding ist, ich hatte halt schon alles gehabt. Führerschein, Ausbildung, alles. Und dann habe ich mir das irgendwie alles selber immer wieder versaut. Ach, du hast auch schon eine Ausbildung abgeschlossen? Nee, angefangen. Angefangen, okay, ja, ja. Dann hat es halt auch mit den Drogen gleichzeitig angefangen. Mhm. Und dann ist dir das klar, was ich sage, dass du dabei bist, dein Leben zu zertreten? Ja, das Problem ist, mir selber wird das halt immer wieder bewusst, sobald ich nüchtern werde, zum Beispiel auch wenn ich in meine Wohnung komme und ich bin halbwegs nüchtern und ich sehe das Chaos, hier liegt halt alles rum, verschimmelt, ist halt richtig eine Pennerwohnung sozusagen. Hast du Kontakt zu deinen Eltern? Ja. Was sagen die denn dazu, zu allem? Die wissen das gar nicht. Aber die kriegen auch mit, dass mit dir nichts läuft. Ja, die wissen halt, dass ich Drogen nehme, ich sage denen auch, ich nehme Drogen, aber die denken halt, dass ich viel kiffe und... Kokse und so weiter. Ja, ist schlimm genug. Ja, und das Paradoxe an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, dass mein Stiefvater auch in der Drogenberatung arbeitet und auch Therapie macht. Wie, und der wittert nicht, was mit dir los ist? Gibt's doch gar nicht. Ja, ich wohne halt auch nicht mehr zu Hause und besuche die halt dann auch immer dann, wenn ich zum Beispiel Methadon genommen habe und so, keine Schore. Mhm. Und jetzt hast du ja hier heute Abend angerufen und ich deute das schon in der Richtung eines Hilferufs. Ja. Du gehst, vor die Hunde, Max. Du gehst vor die Hunde. Ja. Das muss ich dir so klar sagen, ohne irgendwas schön zu färben. Du trittst dein Leben in die Gosse. Ja. Und du hast mit 23 Jahren, auch mit dieser Karriere, die schon hinter dir liegt, hast du eine Chance, aus diesem ganzen Dreck und Sumpf rauszukommen. Die Chance ist da. Ja. Aber da musst du halt auch wirklich wollen und richtig kämpfen für. Und dein Leben radikal verändern. Ja, ich weiß das, aber... Ja. Das stirbst du. Sonst wirst du nicht, alt. Du wirst ein paar Jahre noch rumhängen. Irgendwann ist Schluss. Vielleicht wirst du gar nicht 30. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, in wachen Momenten, wenn es dir einigermaßen gut geht, hast du schon auch Träume, was du gerne machen würdest in deinem Leben. Ja, schon. Zum Beispiel? Ja, also ich bin früher halt viel BMX gefahren. Mhm. Und war auch richtig gut, hatte Chancen auf Sponsoren und allem. Und hätte ich jetzt weitergemacht und hätte nicht mit den Drogen angefangen, dann wäre ich jetzt auch wahrscheinlich einer unter den Top 10 auf der Welt. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Aber was für ein Drama. Was für ein Drama. Ja. Das. Könntest du da wieder... Ginge das? Könntest du da wieder einsteigen? Ging das noch in deinem Alter? Theoretisch schon, ja. Theoretisch schon. Ja, aber ist das denn nicht ein Ansporn für dich, wirklich dich in den Arsch zu treten, bis er blutet, dass du nach oben kommst? Ja, das... Wie gesagt, in den nüchternen Momenten ist das alles auch... Ist der Tatendrang auch da, aber sobald ich halt wieder was genommen habe, dann... Das ist ja das Teuflische an der Droge. Ich werde dich jetzt in diesem Gespräch natürlich nicht überzeugen können, das ist mir schon klar. Aber ich habe dir jetzt ganz, ganz klare Sachen gesagt. Mhm. In der Hoffnung, dass das etwas nachwirkt bei dir und nachhalt. Ja. Du gehst, ich sag's nochmal, du gehst vor die Hunde. Du wirst nicht kein Alter, du wirst nicht alt werden. Du wirst sterben, du wirst jämmerlich krepieren, wenn du so weitermachst. Mhm. Und auf der anderen Seite bist du ein Talent offensichtlich, der ganz viele Sachen in seinem Leben erreichen könnte, schöne Sachen erreichen könnte. Ja. Und du musst alles dran setzen, um das zu erreichen. Jetzt möchte ich, dass du ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Okay. Die soll, keine Sorge, die nimmt dich nicht auseinander, sondern die wird dir einfach ein paar Infos an die Hand geben, was du in deiner Situation am besten tun solltest, okay? Okay. Dafür bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena, so heißt sie, ruft dich gleich an. Okay, danke dir. Mensch, Max, ich drück dir die Daumen. Jo, danke. Jo, tschüss. Ciao. 1:50, Ulrike, 64. Guten Morgen, Ulrike. Guten Morgen, Domian. Liebe Ulrike, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ich hab da ein Problem. Ich bin seit 4 Monaten mit einem Mann zusammen. Ja. Wo ich nicht so genau weiß, meint er das jetzt wirklich ehrlich? Oder braucht er nur eine Frau, die ihn versorgt? Weil seine Frau ist im Februar erst gestorben. Mhm. Und kurz danach sind wir zusammengekommen. Wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt? Wir kennen uns schon ganz lange, wir waren Arbeitskollegen. Ach so. Ja. Wie, und dann ist seine Frau gestorben und dann ist er einfach mal zu dir gekommen und hat... Ja, der hat mich zum Geburtstag eingeladen, das war im Juli. Mhm. Und da sind wir dann in der Gaststätte gewesen mit vielen Freunden zusammen. Mhm. Und danach hat sich das so entwickelt. Und aber ich bin mir irgendwie ganz unsicher, ob er das ehrlich meint oder ob er bloß jemanden braucht, der ihn versorgt. Wie lange bist du denn schon solo? 7 Jahre. Mein Mann ist vor 7 Jahren gestorben. Und dieser Arbeitskollege, hat der dir früher gefallen ein bisschen? Fandst du den nett und gut? Ich fand den sympathisch, ja klar. Mhm. Und die Beziehung jetzt... Kann man sagen, das ist schon eine richtige Affäre, die ihr habt? Ja, das ist, wie soll ich das sagen? Also ich mache ihn gern. Ihr schlaft ja auch schon miteinander? Wir haben schon zweimal miteinander geschlafen, ja. Und war okay? Was man im Alter so als okay bezeichnen kann, ja. Sag ich mal jetzt doch. Wie meinst du das, was man im Alter als okay bezeichnen kann? Ja, es ist ja nicht mehr so, als ob man 20 ist, ne? Ja, ja, ist klar, ist klar. Das läuft ja dann schon ein bisschen anders. Ja, ja, aber es kann ja auch sehr schön sein. Ja, na klar. Ja. So, aber darum geht's ja gar nicht. Es geht darum, dass du Angst hast, dass der dich vielleicht nur ein bisschen ausnutzen will und gar nicht so dich wirklich liebt. Ja, ich meine, ich bilde mir ein, dass er einfach nur versorgt sein will, weil er hat mir auch schon gesagt, ja, ohne Frau kann er nicht. Mhm. Gut, dann wäre ich auch, dann wäre ich an deiner Stelle auch misstrauisch, wenn er das so klar sagt und ja, so schnell nach dem Tod seiner Frau schon sucht. Richtig. Wie oft seht ihr euch denn zurzeit? Ja, das ist ja das, wenn er hat ein kleines Haus, mhm, ja, aber eigentlich ist er immer bei mir. Mhm. Mhm. Wenn er nicht zufällig mal Aushilfe arbeiten geht, da ist er auch Rentner, der mhm, ist vier Jahre älter als ich. Mhm. Und lässt sich dann bei dir so bekochen und betutteln? Ja, er bezahlt auch, so ist es nicht. Also, er geht einkaufen, das macht er auch schon. Also finanziell nutzt er dich nicht aus? Nein, nein, darum geht es auch nicht. Mhm. Nein, das nicht. Ist dir das manchmal zu viel, dass er jeden Tag bei dir ist? Manchmal schon, ja. Mhm. Warum sagt er denn eigentlich nicht, ach komm doch mal zu mir, ich habe ja auch Platz, das Häuschen ist schön. Und ich war da schon, aber ich könnte da nicht leben, ganz ehrlich. Mhm. Weil, warum? Ich sag's mir jetzt ganz krass, ich bin ein unheimlich ordentlicher Mensch. Und es ist mir nicht ordentlich genug. Also, okay, gut, da ist ja jeder anders. Okay. Aber, weißt du, du findest ihn schon toll jetzt mittlerweile und kann man sagen, dass du in einer gewissen Weise auch verliebt bist? Ja, natürlich schon. Und ich meine, nach 7 Jahren alleine sein, in meinem Alter, ist das schon irgendwo toll. Und du denkst, der ist vielleicht gar nicht wirklich in dich verliebt, sondern der... Genau, das der, ist mein Problem. Der braucht dich einfach nur, weil er allein nicht über die Runden kommt. Genau so ist es, ja. Mhm. Und ich weiß aber auch nicht... Der Verdacht ist natürlich begründet, so wie du das gerade... Wie soll ich das rausfinden? Ja. Mhm. Indem du zum Beispiel vielleicht sagst, du kannst das ja vorschlagen, dass dir das ein bisschen viel ist, dieses jeden Tag zusammen sein, dass man auch mal einen Tag Pause macht, mal sehen, wie er darauf reagiert. Ja, das haben wir ja manchmal. Pause haben wir ja. Wenn er zu sich heimfährt, dann muss er mal das Haus richten, die Briefkasten leeren und, ja. Mhm. Aber. Ja, aber die meiste Zeit, sagtest du gerade, ist er doch bei dir. Richtig, genau. Könnte man ja mal größere Pausen einlegen. Ein paar Tage immer mal, dass er nur 2-3 Tage in der Woche bei dir ist und der Rest ist er in seinem Haus. Ja, das ist die Frage, wie mache ich ihm das begreifbar? Ach, ich finde, das kann man schon sagen. Ich meine, wenn man 6 Jahre, 7 Jahre alleine gelebt hat, hat man ja so seine Eigenarten und seine Rituale. Richtig, genau. So, und dann kann man ja einem neuen Partner sagen, pass mal auf, ich liebe dich wirklich sehr, finde ich ganz toll, aber ich möchte auch ein bisschen mein eigenes Leben haben. Lass uns das mal ein bisschen reduzieren, dann freuen wir uns auch wieder mehr aufeinander. Ja, die andere Seite ist, ich habe jetzt vor kurzem, vor einem halben Jahr, meine Eltern hierher geholt in meine Nähe, weil die haben 600 Kilometer weg gewohnt. Mhm. Die sind 90 und 89, damit ich sie besser betreuen kann. Ja. Ne? Da macht er ja auch voll mit. Ja. Ja. Er fährt also mit hin und er fährt mit meinen Eltern zum Arzt und was weiß der Geier. Also er gibt sich ja da alle Mühe. Mhm. Nur weiß ich eben nicht, das ist so mein Hintergedanke, macht er das nur wegen mir? Ich verstehe. Das ist wirklich ein schwieriges Problem, das wirklich rauszukriegen. Das ist mein Problem, ob ich das rauskriege, genau. Ich glaube, du kriegst es in dem Moment raus, wo du dich etwas distanzierst von ihm. Also nicht wirklich distanzierst, einfach wie ich es gerade gesagt habe. Und wenn du dann siehst, dass er das auch durchaus mitmacht und nicht klammert und dich nicht zwingen will dazu, wenn er das hinnimmt und dir auch die Freiheit lässt, finde ich, ist das ein Indiz dafür, dass er wirklich an dir interessiert ist. Und du meinst, er ist nicht beleidigt, wenn ich jetzt den Mann darauf anspreche? Ulrike, ich finde, das Recht hast du, das zu sagen, Mensch. Also das kann man ja freundlich sagen, es ist ja gar nicht böse gemeint. Ja, na klar, aber ich meine, wenn ich jetzt sage, du, pass mal auf, ich will mal die nächsten 2 Tage für mich sein. Finde ich völlig in Ordnung. Ja, du vielleicht. Ja, aber Ulrike, was ist das Gegenteil? Dann machst du das jetzt vielleicht noch ein Jahr mit oder zwei und dann geht der dir so auf den Senkel, dass es kracht und alles ist kaputt. Eben, das ist eben das, wo ich nicht weiß, wie ich weiterkommen soll, weil ich hab den ja schon, ich hab ihn schon lieb, ja? Ja. So ist es nicht. Mhm. Und wir sind ja auch Berufskollegen, ja? Wir haben ja beide den gleichen Beruf. Wir waren hier jahrelang in einer Firma zusammen, über 10 Jahre. Ja. Also ich kenne den eigentlich als Kollegen, in Anführungsstreichen, in- und auswendig. War der als Kollege ein korrekter Mensch? Ja. Ja, gut, das ist ja auch schon mal die halbe Miete. Der war korrekt als Mensch. Mhm. Hast du eigentlich Kinder? Ja, ich habe 2 Kinder. Die sind ja auch schon erwachsen vermutlich. Ja, klar. Ja, na klar. Was sagen die zu der Situation? Die kennen dich ja sehr gut und die können das gut beobachten. Ich sag's mir so, mein Sohn ist mit ihm sehr einverstanden. Mhm. Meine Tochter hat noch gewisse Probleme. Mhm. Warum? Weiß ich nicht. Die ist als, wie soll ich mal sagen, die ist etwas genauer oder etwas skeptischer. Ja, genau, etwas skeptischer als ich. Guckt sich die Leute noch mit einer Lupe an. Ja, wahrscheinlich. Genau. Naja, ist ja gar nicht so schlecht. Ist ja gar nicht so ganz schlecht. Ja, genau. Also, liebe Ulrike, das wäre meine spontane Idee, dass du es eben einfach freundlich sagst, dass mal so ein bisschen Luft zwischen eure Trefftermine kommt. Ja, mal gucken, ich probiere das mal. Mal gucken, wie er reagiert. Ich probiere das mal, Domian. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Danke dir. Tschüss, ciao. Dass du weggehst. Danke, tschüss, ciao. Gut. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Nächste Woche, Mittwoch, heißt unser Thema übersinnliche Phänomene. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir zu erzählen haben werdet. Dazu könnt ihr natürlich gerne mailen, domian@wdr.de. Und wir hören und sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann mit einer freien Themennacht. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis Montag. Bye, bye.